Schwestern, euch geht es nicht so gut. Vielleicht sogar viel schlechter, als es so manchem von uns tut. Die Schuld dafür trägt jeder, doch niemals ihr allein. Wie kann ein solches Leben nur im Ansatz sinnvoll sein? Im Käfig des Lebens kämpfst du allein. Ein Blutschein vergebens, es holt dich wieder ein. Worauf es jetzt ankommt, ist dir nicht ganz klar. Warum man statt Sekt wieder Selters für dich hat? Im Käfig des Lebens kämpfst du allein. Ein Fluchtschein vergebens, es holt dich wieder ein. Worauf es jetzt ankommt, ist dir nicht ganz klar. Warum man statt Sekt wieder Selters für dich hat. Und ihr habt nach eurer Meinung alles schon versucht. Dabei ist es jetzt amtlich, auf euch lastet ein Fluch. Ihr werdet ihn niemals besiegen, nicht dieses eine Mal. Woran kann es nur liegen, dass das letzte Glück verblasst?